Miranda Lambert, Brad Paisley oder Blake Shelton. So heißen einige der Musiker, die in den letzten Jahren bei den Country Music Association Awards viele Preise eingesammelt haben. Sie gehören zu den populärsten Country-Sängerinnen und Sängern der USA. In Europa aber kennt kaum jemand diese Sänger, obwohl amerikanische Superstars meistens ja auch hier sehr bekannt sind. Diese Country-Szene der USA, die scheint irgendwie so eine Art Parallelwelt zu sein. Eben Musik, die nur in ihrem Heimatland funktioniert. Seit Donnerstag, seit dem 7. Juni, findet in Nashville, Tennessee das CMA Music Festival statt. Und da treten sie alle auf, die Country-Superstars der USA. Für das Corso Musikmagazin ist Knut Benzner in Nashville bei diesem CMA Music Festival. Und er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, glaube ich, nach Nashville. Ne? Guten Morgen. Erzählen Sie uns doch erstmal was über dieses Festival, dieses CMA Music Festival. Wie groß ist das? Wer tritt da alles auf? Das ich mir erlebt habe. Die Popcom als Beispiel ist ein Witz. Und wer alles auftritt, ob es nun 200 sind oder 2000 sind, die auftreten, ich habe keine Ahnung, weil es wirklich so viele sind. Ich habe eben schon diese Parallelwelt Country angesprochen. Eben eine Musik, die mehr oder weniger nur in den USA funktioniert. Woran liegt das, dass Country eben bis auf wenige Ausnahmen nicht zum Exportartikel taugt? Was die Parallelwelt angeht, ist das völlig falsch, weil Country in den USA ist keine Parallelwelt. Country ist momentan Mainstream Country. Country ist momentan Pop. Eine Band wie Lady Antebellum, das sind zwei junge Herren und eine junge Dame, verkaufen pro CD relativ problemlos 10 Millionen. Das heißt, insofern ist es in den USA keine Parallelwelt. Wir empfinden es in Europa als Parallelwelt, weil wir immer noch dieses Klischee haben, von, Sie sagten es, Rodeo, von überhaupt Pferd, von Lagerfeuer und so weiter und so fort. Damit hat Country überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist hier nicht nur ein Teil, sondern der maßgebende und maßgebliche Teil des Showbusiness. Und wenn ich Business sage, meine ich Business, weil Country ist ein Geschäft von vorne bis hinten. Wie sehr ist denn Country in den USA immer noch diese patriotische Musik, in der so die Schönheit des Landes und ja auch immer so ein bisschen die Wehrhaftigkeit des Amerikaners besungen wird? Was diesen modernen Country, diesen Pop-Country angeht, ist das überhaupt nicht der Fall. Es gibt einen Interpreten, der ist aber auch schon 10, 15 Jahre dabei, 20 Jahre dabei, Alan Jackson. Der singt dann ab und an nochmal über die Wahrhaftigkeit und Wunderbarkeit der US-amerikanischen Truppen, in welchem Krieg auch immer. Der singt dann manchmal dann doch schon auch noch von der Schönheit seiner Mutter, die lange tot ist und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist Country nicht mehr patriotisch und auch politisch nicht einzuordnen. Wie ist das mit den Künstlern? Wollen die tatsächlich auch nur in Amerika Erfolg haben? Also schielen die auch gar nicht auf andere Märkte? Auf andere Märkte brauchen sie nicht schielen, weil das erklärt sich von selbst. Die USA haben 320 Millionen Einwohner, es mögen 340 Millionen sein. Wir, die Bundesrepublik, wir haben 80 Millionen. Also was soll ich auf solchen Märkten? Andererseits ist es so, wenn US-amerikanische Country-Sängerinnen oder Sänger nach Europa fahren, sind sie immer sehr begeistert, weil sie dort ein wenig anders aufgenommen werden als hier in der Masse in den USA. Und sie sind auch begeistert von den diversen Landschaften, die es in Europa gibt und auch begeistert von der Behandlung durch die dortigen Veranstalter. Aber Markt spielt keine Rolle. Jetzt können Festivals, die über mehrere Tage gehen und bei denen eigentlich ja nur eine musikalische Stilrichtung vertreten ist, denke ich mal auch schnell langweilen, den ganzen Tag nur Country hören. Wie ist das bei diesem CMA Music Festival? Zur Kompensation Klassik im Auto, NPR, das National Public Radio, hat einen wunderbaren Klassiksender. Da läuft der flirrende Debussy, der Pole Penderecki und der bewundernswerte Brahms, und damit kann man sich dann ein wenig ablenken beziehungsweise auch auf andere Gedanken kommen. In der Stadt selbst beziehungsweise um Downtown herum ist Country, Country, Country, und jeder, der in Nashville lebt, hat irgendetwas mit Country zu tun. Knut Benzner am Telefon in Nashville, Tennessee. Vielen Dank. Er ist für das Corso Musikmagazin beim CMA Music Festival. Und Das hier, das ist so ein Country-Sänger, der in den USA zu den Superstars gehört, den aber hier kaum jemand kennt. Blake Shelton mit Honey Bee aus seinem aktuellen Album Red River Blue. Das ist letztes Jahr erschienen. Girl, I've been thinking about us, and you know I ain't good at this stuff. But these feelings piling up won't give me no rest. This might come out a little crazy, a little sideways, yeah, maybe. I don't know how long it'll take me, but I'll do my best. You be my soft and sweet, I'll be your strong and steady. You be my glass of wine, I'll be your shot of whiskey. You be my sunny day, I'll be your shade tree. You be my honeysuckle, I'll be your honeybee. Yeah, that came out a little country, but every word was right on the money. And I got you smiling, honey, right back at me. Now hold on, cause I ain't done. There's more where that came from. Well, you know I'm just having fun, but seriously. If you be my Louisiana, I'll be your Mississippi. You be my little Loretta, I'll be your Conway Twitty. You be my sugar baby, I'll be your sweet iced tea. You be my honeysuckle, I'll be your honeybee. Your kiss just said it all. I'm glad we had this talk. Nothing left to do but fall in each other's arms. I could have said I love you, could have wrote you a line or two. Baby, all I know to do is speak right.